Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute hat AIDS-Richter Dr. Kurt Kielermeier einen eindeutigen Fall zu verhandeln. Angeklagt ist Armin Würstel. Als Zwangsverteidiger wurde ihm Ayatollah Batzinger zugeteilt. Voller Ungeduld wartet der Staatsanwalt Dr. Peter Saugeiler auf seinen Auftritt. Der kleine Gerichtssaal ist zum Bersten voll mit Neugierigen. Was Ausländer sagen, ist auch noch ein Ausländer. Die kommen ja jetzt eh alle weg. Ja, das ist schon weg. Ruhe im Saal. Verhandelt wird heute gegen den Angeklagten Armin Würstel wegen Verdachts auf Ansteckungsgefahr. Drehen wir nun in die Beweisaufnahme ein. Herr Dr. Saugeiler, Sie haben das Wort. Dem Angeklagten Würstel wird zur Last gelegt, als homosexueller Koch im Nobelrestaurant Biermösel Semmelknödel infiziert und Blutwurst positiv gemacht zu haben. Ich bitte Sie, das erste Beweisstück hereinzubringen. Hohes Gericht, wie Sie eindeutig sehen. Ich sehe nur eine grüne Blutwurst und einen verschimmelten Semmelknödel. Genau das, was Sie sehen, sind eine positive Blutwurst sowie ein infizierter Semmelknödel. Veto! Seien Sie jetzt still, Herr Zwangsverteidiger. Herr Staatsanwalt, Ihr zweites Beweisstück, bitte. Stück? Was heißt denn Ihr Stück? Ich werde mich bei Ihrer Vorgesetzten beschweren. Der ist übrigens im selben Sauna-Club wie mein Mann. Sie Person, Sie, kommen Sie zur Sache. Herr Saugeiler, bitte. Sie sind Frau Maria Kohratte? Ja, da habe ich diesen Würstel doch neulich von der Frauenkirche gesehen. Wie am Stand dieser, ja, wie heißt das jetzt? Aidshilfen. Jedenfalls hat er dort die Dinge, dort die Sachen hat er verteilt und gesungen hat er auch noch dazu. Jetzt werden Sie mal konkret. Ja, muss ich das jetzt für all die Leute sagen? Ja, Sie waren doch auch mal jung. Kondome hat er verteilt. Was? Kondome hat er verteilt? Singt vor der Frauenkirche? Ja, so. Was hast du denn auf dem Würstel? Ruhe im Saal. Herr Verteidiger Batzinger, haben Sie Fragen an die Zeugen? Was gut um einmal triste essen. Gerichtsdiener, bringen Sie jetzt den Kronzeugen herein. Hohes Gericht, hier präsentiere ich Ihnen das Condom Delicti, das der Angeklagte unzüchtigerweise der Kronzeugin Kohratte unterschieben wollte. Das Kondom hat das Wort. Ah ja, habe ich's mir doch gedacht. Das reicht. Herr Verteidiger Batzinger. Herr Batzinger, hat die Verteidigung noch Fragen an das Kronkondom? Ave Franciscus Josephus Muturi di Salutan. Dann schließen wir die eindeutige Beweisaufnahme. Kommen wir zu den Plädoyers, Herr Staatsanwalt. Der Verdacht auf Ansteckungsgefahr ist eindeutig bewiesen worden. Durch das unzüchtige Verteilen von, ich bringe es kaum über meine Lippen, Kondomen für die AIDS-Hilfe, hat der Angeklagte Würstel sich als Angehörigen einer dieser Randgruppen entlarvt. Die positive Blutwurst und der beim Semmelknödel durchgeführte Zwangstest haben ergeben, dass der Angeklagte als Koch im Biermösel eine akute Gefahr für Leib und Darm der Allgemeinheit und insbesondere uns, den besser verdienenden Staatsdienern, darstellt. Ich fordere daher, um mit der Ausdünnung dieser Randgruppe von warmen Brüdern endlich mal anzufangen, die Ausweisung des Angeklagten als Äthiolant nach Zentralafrika. Wobei es Ihnen dort freisteht, die grünen Meerkatzen zu bekochen. Herr Verteidiger, haben Sie nach all dem noch etwas zu sagen? Amen. Das letzte Wort hat der Angeklagte. Dem scheint nicht so zu sein. Gerichtsdiener, lockern Sie ihm die Fesseln und nehmen Sie ihm den Knebel aus dem Mund. Mit diesen Worten zieht sich Richter Kielermeier zur Beratung zurück in den Hofgarten, wo er mit Staatsanwalt Saugeiler bei einer zünftigen Moss Bier die Höhe des noch zu fällenden Urteils festlegen wird. Auch die Prozessbesucher beraten auf ihre Weise im Hofbräuhaus. Hören wir mal, was sie zu sagen haben. Bei dem AIDS-Gesindel heutzutage kannst du nimmer mehr in Ruhe Fenster gehen. So was hätt's beim alten Ludwig nimmer geben. Aber wenn der jetzt auch schon das Virus gehabt hat und deswegen ins Wasser gegangen ist mit seinem Doktor. Geh sei Staat. So ein Schmarrn, das kann man doch nicht sagen. Ja, aber womöglich kann man jetzt gar nicht mehr nicht baden gehen im Starnberger See. Ja, so sind sie, die Bayern, immer auf der rechten Seite. Doch nun wieder zurück in den Gerichtssaal, wo sich mittlerweile alle eingefunden haben zur Urteilsverkündung. Die zurzeit vorhandene Stimmung weiter Volkskreise veranlasst mich, im Namen des bayerischen Volkes folgendes Urteil zu sprechen. Der Angeklagte Armin Würstel wird lebenslänglich zum Schutz der Allgemeinheit in Plastikfolie eingeschweißt mit der Auflage, sich wacker ein Dorf zu suchen zur Zwischenlagerung bis zur letzten Instanz, dem jüngsten Gericht. Revision ist möglich, aber nicht bei uns. Amen. Amen. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit, eine liebe Zeit. Trotz all der kleinen Schweinerei. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht.